Leb wohl, Schatz, leb wohl, Fröhlichkeit. Hallo, Verlassenheit, ich glaub, ich heul gleich los. Leb wohl, Schatz, leb wohl, Zärtlichkeit. Hallo, Einsamkeit, ich fühl mich, als wär ich tot. Leb wohl, mein Schatz, leb wohl. Da geht mein Mädchen mit einem Neuen. Sie schaut so glücklich, mir ist zum Heulen. Sie war mein Liebling, bis er sprang ein. Leb wohl, Romantik, das wird's wohl sein. Leb wohl, Schatz, leb wohl, Fröhlichkeit. Hallo, Verlassenheit, ich glaub, ich heul gleich los. Leb wohl, Schatz, leb wohl, Zärtlichkeit. Hallo, Einsamkeit, ich fühl mich, als wär ich tot. Leb wohl, mein Schatz, leb wohl. Bin durch mit Märchen, mit Liebe auch. So zählen die Sternchen, ich nicht mehr brauch. Und was der Grund ist, dass ich so friere, mein süßes Schätzchen ist durch mit mir. Leb wohl, Schatz, leb wohl, Fröhlichkeit. Hallo, Verlassenheit, ich glaub, ich heul gleich los. Leb wohl, Schatz, leb wohl, Zärtlichkeit. Hallo, Einsamkeit, ich fühl mich, als wär ich tot. Leb wohl, mein Schatz, leb wohl. Leb wohl, mein Schatz, leb wohl. Leb wohl, mein Schatz, leb wohl.